Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge! Heute reden wir über Dragon Ball, allgemein über die Dragon Ball Videospiele. Und da ich das so immer nicht alleine machen will, habe ich mir einmal Muten Roshi eingeladen und einmal Mr. Satan. Hallo ihr beiden, wie geht's euch? Ah, ich habe Bauchschmerzen! Ich bin der King of Dragon Ball! Wer ist jetzt wer? Sucht's euch aus. Da ich gesagt habe, ich habe Bauchschmerzen, aber wir waren beide Mr. Satan, lustigerweise. Keiner will Muten Roshi sein. Keiner will Muten Roshi sein. Ich habe zu viel Respekt vor ihm, ich kann ihn nicht verkörpern. Ach ja, Dragon Ball. Wer kennt es nicht? Wer hasst es nicht? Wer liebt es nicht? Kann man tatsächlich so sagen. Dragon Ball habe ich damals auf dem tollen Sender RTL 2 damals entdeckt, also die ersten Dragon Ball, den Anime damals, und habe ihn sehr gerne geguckt, auch wenn er sehr weird war, sehr strange war. Ich glaube, das war das erste Mal richtig, dass ich wahrgenommen habe, dass es Animes gibt. Ich wusste zwar nicht genau, was es ist, aber ich wusste, dass es Animes, dass es sozusagen, dass das ein Anime ist. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Dennoch. Ja, es war ja zu dem Zeitpunkt, wo Pokémon, Dragon Ball und Sailor Moon, glaube ich, gleichzeitig gelaufen sind. Das waren die einzigen Animes, die damals auf RTL 2 liefen. Richtig, ja. Für mich war es einfach nur Zeichentrick. Yay, passt schon, passt. Davon gibt es aber auch sehr, sehr, also es ist ein sehr erfolgreicher Anime, sehr, sehr erfolgreicher Manga. Es gibt einen Haufen Filme, es gibt einen Haufen Merchandise. Und wie es dazu kommt, wenn Sachen erfolgreich sind, gibt es natürlich auch Videospiele dazu. Und das witzigerweise meistens eigentlich ein Haufen Kampfspiele, ein paar Rollenspiele, ein paar Plattformer, aber hauptsächlich Fighting Games. Die wurden auf allen möglichen Sachen veröffentlicht, auf den Super Cassette Vision, was auch immer das sein mag, auf den Nintendo Entertainment System, auf den Super Nintendo Entertainment System, auf den Sega Genesis, auf den Playdia, auf die PC Engine, Sega Saturn, auf der PlayStation, PlayStation 2, GameCube, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Wii, PlayStation, Vita, auf dem Game Boy, vollkommen scheißegal welcher Farbe, Game Boy Color, auf den Game Boy Advance, auf dem Wonder Swan, leck mir mal Arsch, das ist ein Wonder Swan, auf den Nintendo DS, den 3DS, der Switch, der PlayStation Portable, denn ein LCD-Spiel gab es, Mobiltelefon, Android und iOS. Das erste damals wurde veröffentlicht am 27. September 1986. Das ist ein Jahr älter als ich. Jesus, fucking gut, okay, der Manga ist ja auch schon älter. Wann kam der Manga raus? 84. Da kam das erste Manga-Kapitel in der Shonen Jump. 84, richtig. Und war einer der ersten. War das erste von Akira Toriyama? Nee, der hat vorher noch Dr. Slump gezeichnet. Und ach, stimmt. Noch davor einige so One-Shots gezeichnet gehabt. Aber Dragon Ball war das ganz große Ding von ihm, ja. Dragon Ball ist das ganz große Ding von ihm, richtig. Sein Magnum Opus. Das erste Spiel erschien damals für den Super Cassette Vision. Ich muss gerade mal nachgucken, was das ist. Das ist ein diese typischen Konsolen, die man damals hatte, mit einem Controller, der schon an einem Stecker dran war und wo man halt die Cartridge reingesteckt hat. Das war das Ding. Das ist die dritte Generation gewesen. Das gab es sogar in der EU 1984. Kostete 14.800 Yen. Ganz schön teuer. 14.800 Yen ist nicht viel. Das sind 148 Euro. Ja, meine ich doch. Richtig. Das ist für damalige Verhältnisse aber das ist bestimmt ein Haufen Kohle. hat sich 300.000 Mal verkauft. Krass. War ein 8-Bit-Prozessor und das Ding hatte eine Grafikauflösung von 309 mal 264, 16 Farben. Wow! Diese Power! Damn. Für damalige Verhältnisse war das Power. Ja, richtig. Klar. Das war auch und gar nicht so ironisch gemeint, wie es klang. Das erste Spiel, was damals rauskam, hieß Dragon Ball Drachen Daihikoyo. Auch genannt Drachengroße Exploration. Das erste Dragon Ball Spiel, das jemals produziert wurde. Es wurde von Epoch veröffentlicht und ist damit das einzige Spiel, das keinerlei Beteiligung an Bandai oder nachfolgenden Namco Bandai aufweist. Das Spiel ist ein Overhead Shoot'em Up. Ach du Scheiße. Bei dem der Spieler die Rolle des Goku übernehmen können, der auf dem Nimbus reitet, während er Ki-Explosionsfeuer durch die Gegend haut und mit einem Strommast auf Feinde einschlägt. Was zum Geier. Das ist doch das Dragon Ball Spiel, von dem wir alle geträumt haben. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, eins der bekanntesten, das damals bekannteste, dürfte, glaube ich, das erste fürs Famicom gewesen sein. Das war Dragon Ball Shenlong Kein Naso Dragon Power Dragon Ball Le Secret du Dragon. oder auch genannt Shenlongs Rätsel. Das kam damals in Europa raus. Das Spiel wurde von TOS entwickelt und von Bandai veröffentlicht. Bandai ist, glaube ich, auch der Haupt... ich glaube, die sind bis heute der Lizenzgeber von dem Ding, oder? Von den Videospielen, ja. Ja. Also ich kenne zumindest keins, was nicht bei Bandai rauskam. Das glaube ich. Wirklich nicht. Also es ist absolut so, nee. Die bringen Namco. Aber so gut wie alle Anime-Spiele raus. Also auch alle One Piece-Spiele laufen da drunter. Ich glaube Naruto auch. Ja. Das Spiel. Im Spiel spielt man Goku und folgt sehr grob den ersten beiden Bänden des Mangas. Des Dragon Ball Mangas. Was mit dem ersten Bund schon Shenlong gipfelt. Das Spiel besteht aus einer 2D-Overhead-Bereichen, in denen Goku gegen viele Feinde kämpfen muss. Und Side-Scrolling-Sequenzen für die Bosskämpfe. Es wurde als Bonus-Feature in der japanischen Veröffentlichung von Dragon Ball Origins 2 im Jahre 2010 hinzugefügt. In den USA ist das Spiel als Dragon Ball Power bekannt. Und ja, das hat sich obwohl die japanische, französische und spanische Ausgabe des Spiels die bekannte Kunstmusik aus Dragon Ball Anime verwendet, soll die US-Version auf Journey in the West basieren. Journey in the West? Was ist Journey in the West? Das ist die chinesische Sage, auf der Dragon Ball basiert. Ah, okay, cool. Mit dem Affenkönig und seiner Reise nach Westen. Ohne dass Dragon Ball jemals erwähnt wird. Goku wurde geändert in um einen amerikanischen, amerikanisierten Kung-Fu-Stereotyp ähnlich zu werden. dass er auf der Schachtel mit weißem Gi und einem blauen Stirnband abgebildet ist. Muten Roshi wurde ähnlich verändert, um eher einen traditionellen Kampfgrundmeister darzustellen. Bulma heißt Nora, Yamcha heißt Lancer, Oolong heißt Patgi, Pilaf heißt King Minos, Kamehameha heißt Windwave und die Dragon Balls werden als Crystal Balls bezeichnet. Auch das Spiel wurde verkürzt. Alle Levels, in dem der mit dem Kung-Fu-Turnier in der Mitte des Spiels entsprechend wurden entfernt. Darüber hinaus wurden alle perversen Referenzen zensiert. Zum Beispiel ähnelt das Power-Up Mädchenhöschen Banzu, das Goku vorübergehend schneller laufen lässt, jetzt einem dreieckigen geschnittenen Sandwich. Fantastisch. Darf ich mal kurz fragen, warum das gemacht wurde? Da will ich gerne mal jemanden fragen, warum bei Goku die Höschen ihn irgendwie schneller machen. Keine Ahnung. Bei Goku ist erwiesenermaßen asexuell, der kann mit Höschen noch gar nichts anfangen. Richtig. Die europäische Version, die 1990 in Frankreich und Ende 1993 in Spanien veröffentlicht wurde, behält die Dragon Ball Lizenzen die Charaktere für das Spiel bei, wenn auch bei der gleichen Zensur mit den amerikanischen Adaptionen bezüglich des perversen Inhalts zu finden ist. In Frankreich war es das erste ins Französische übersetzte NES-Spiel, krass. Diese Übersetzung erhält jedoch viele Rechtschreibfehler, war klar. In Spanien wurde das Spiel auch in französischer Sprache veröffentlicht, obwohl die spanische Version speziell eine Beschreibung der Box und Übersetzung der Bedienungsanleitung in spanischer Sprache enthielt. Das heißt, du hast das Spiel gekauft in Spanien und das Spiel war französisch. Klasse. Da werden sie sich gefreut haben. Sie sich auf jeden Fall gefreut haben. Und das ist eins der, das ist auch wieder dieses typische, dieses Zensieren kam aber auch in Dragon Ball, auch in Dragon Ball sehr oft vor. Weil in Dragon Ball, auch in Dragon Ball Z, ist ja damals in Amerika gelaufen unter, wie hieß dieses Label von den Fox Kids, war es nicht, das war irgendwas anderes. Four Kids war es, richtig. Und da war der Dub anders und es durfte niemand sterben. Es wurde extra so gemacht, dass Leute, wenn sie tot am Boden lagen, mussten sie schwer atmen. Und die Attacken hießen teilweise anders, ja. Ja, und die Attacken hießen anders und das Blöde ist, wir haben natürlich, weil wir Deutschen faul sind, nicht die Originalversion übersetzt, sondern die amerikanische Version übersetzt. Bei Dragon Ball Z war das nicht so. Bei Z nicht, aber bei Dragon Ball war es so. Das ist aber früher tatsächlich ja einfach auch aus Kostengründen passiert. Es ist wesentlich leichter, aus dem Englischen zu übersetzen, als aus dem Japanischen. Mhm. Ja. Wobei wir dann aber auch so große Sachen verpasst haben wie Too Bad It's Sunday. Der großartige Satz, als Vegeta zum allerersten Mal in Dragon Ball Z auftaucht. Naja, die Saiyajins die Stadt in die Luft. Ja, schade, dass Sonntag ist. Deshalb war niemand in der Arbeit und niemandem ist was passiert. Das ist so geil. Oder wo die Helikopter abgeschossen werden, diese News-Helikopter. Und du hörst im Hintergrund, hörst du, wie heißt der Typ mit dem einen mit dem Auge auf der Stirn? Ich vergesse seinen Namen jedes Mal. Tenshin Han. Tenshin Han sagt dann, I can see their parachutes, they're okay. Hörst du den Hintergrund? Das ist fantastisch. Ja, aber bei Dragon Ball ohne Z, da waren es, glaube ich, nur die ersten 50 Folgen, die so schlecht übersetzt wurden. Ja. Aber danach. Da war es schön, da hieß das Kamehameha, Schockwelle der alten Ahnen. Deshalb ist es so schön, wenn die das während des Kampfturniers vorbereiten. Da steht ja Schockwelle! Und du denkst so, Alter. Der alten Ahnen! Oh, super, grandios. Ja, man muss aber sagen. So die schlecht die Besetzung. Die Wolke, ist. Die haben sie am Anfang noch Überschallwolke genannt. Ja, stimmt. Ja, wie hieß sie eigentlich? Richtig, weiß ich gar nicht mehr. Eigentlich im Japanischen heißt sie Kinton. Und Kenton, dann haben sie es aus irgendeinem Grund im Deutschen in Jindujun umbenannt, ja. Jindujun, richtig, ja. War aber so beschissen die deutsche Übersetzung ist und die amerikanische, so witzig ist es. Der gute Mushiroshi. Ich dass wir als Deutsche nicht immer alle Namen aus dem Amerikanischen übernommen haben. Oh Gott, ja. Der gute Muten Roshi trinkt übrigens kein Bier, sondern Wasser mit Schaum. Auch ganz wichtig. Und er hat nicht Puff Puff gemacht. Ja, er hat nicht Puff Puff gemacht. Ah, oh, herrlich. Es ist, der drückt nur so, der macht diese Geste von Puff Puff. Und dann fragt er aber Bulma, ob sie gelernt hat zu backen. Und dass er gerne irgendein Törtchen. Ja, ja. Oh Gott, echt furchtbar. Diese ganzen zweideutigen Witze sind dann alle verschwunden. Katastrophe. Aber auch nur die ersten 50 Folgen. Ja, danach wurde es Gott sei Dank wieder besser, ja. Was ist eigentlich euer Dragon Ball Spiel, was ihr zuallererst gespielt habt in eurem Leben? Dragon Ball Z Budokai 1. Ebenso. Dragon Ball Z Budokai 1. Für die PlayStation 2. Für die PlayStation 2. Was ist das für ein Game? Erzähl mal. Das ist ein Beat'em'up, ein 2D-Beat'em'up, wie es unendlich viele von Dragon Ball gibt. Ja, das stimmt. Da war aber der Stil noch anders. Ab dem zweiten Teil war es Cell-Shading, dass die Figuren halt mehr wie die Figuren aussahen. Ja. Im ersten Teil sahen sie mehr aus wie so Knetfiguren. Sieht sehr interessant aus. Und die ganzen Zwischensequenzen sind nochmal komplett vertont worden, aber nur auf Japanisch. Das war auch das erste Mal, dass ich halt den japanischen Voicecast gehört habe. Aber wie gesagt, die ganzen Zwischensequenzen waren in dieser Knetfiguren-Optik auch gemacht. Okay. Und die übertriebenen Attacken, die sahen noch nicht so übertrieben aus, weil die aus irgendeinem Grund die Explosion noch sehr, ich will nicht sagen langweilig aussahen, aber sie sahen sehr langweilig aus. Aber es war mir damals ziemlich egal, weil der Soundtrack war eine Bombe. Und war das furchtbare deutsche Intro dabei? Nein. Ah, Gott sei Dank. Nein, das hat ein eigenes Intro mit schlechter E-Gitarre gehabt. Und der Rest vom Soundtrack ist aber richtig, richtig gut. Vor allem, weil du ja wie immer die Story von Dragon Ball Z nachspielst, weil die Original-Dragon-Story ist ja irgendwie nie relevant. Laut dem Ding hier, die ersten drei Handlungsstränge von Dragon Ball Z. Also die Saiyajin-Saga, die Namek-Saga und die Cell-Saga. Genau, Buu war nicht dabei, obwohl er, glaube ich, sogar auf dem Cover ist. Vegeta noch erst später. Vegeta, Freezer und ja, ab dem zweiten Teil war Buu dann auch dabei, aber im ersten Teil noch nicht. Aber da habe ich das erste Mal Gokus japanische Stimme gehört und da haben sich meine Nackenhaare aufgestellt. Ja, wird von einer Frau gesprochen. Ja. Inzwischen stört es mich nicht mehr, aber beim ersten Mal, wenn man Tommy Morgensterns kernige Stimme gewöhnt ist, ist es sehr merkwürdig. Ja, das stimmt allerdings. Wer hat den Son Goku damals gesprochen? Oder Goku in Dragon Ball? War das auch Tommy Morgenstern? Ich glaub nicht. Nee, das war erst war es, also den kleinen Goku, das war Corinna Dorenkamp, das war auch eine Frau. Ich weiß nicht mehr, wie der erwachsene Goku-Sprecher war, aber es ist auch einer, den man heute noch kennt. Der macht auch heute noch Dialogregie. Der ist ein guter, aber ich habe seinen Namen gerade vergessen. Ja. Freezer wird gesprochen, gefühlt in Japan von einer alten Oma. Irgendwie? Das hört sich so an. Nee, aber es ist auch ein großartiger Sprecher, der voll in der Rolle aufgeht. Absolut. Die gehen alle in der Rolle auf. Vor allem aber im Deutschen war es Thomas Nero Wolf, der Sprecher von Hugh Jackman. Ja. Der ist auch in der Rolle von Freezer so aufgegangen. Gott, hat der da Spaß bei gehabt. Meine Güte. Ja, du hast den, du hast den angesehen. Ja. Irgendeine Rolle von Dragon Ball. Du hast den angesehen, dass er Spaß dabei hat. Das stimmt allerdings. Also Budokai die Dialogregie war damals ja sowieso total geil. Wenn da solche Sprüche hat, wo der Nappa die Cyberman aus dem Boden zieht, Dann macht er, tut er ja so Samen in den Boden und dann gibt er denen so Nährstoffe, damit die wachsen. Dann Happa Happa vom Papa Nappa. Sowas hast du halt nur, sowas hast du halt nur im Deutschen und es ist so lustig. Metacritisch sind die Games gar nicht so gut angekommen, vor allem der erste. Der ist auch eigentlich nicht gut. Von der Bewertung war es eher so mittelmäßig. Erhielt auf beiden Plattformen gemischte bis durchschnittliche Bewertungen gemäß der Bewertungsdingern. Von Metacritic gab PlayStation 2 Version ein C und dass die Charaktere ohne künstlerische Details immer noch schreien, grunzen und sich fast genau wie das Gegenstück in der Sendung bewegen. Bis 2007 hatte die PlayStation-Version von Budokai 2,4 Millionen verkaufte Exemplare. In den USA. Es kam aber auch genau daraus, wo Dragon Ball Z so ultimativ im Hype gewesen ist. Ja, richtig, stimmt, ja. In den USA hat das Ding 69 Millionen Dollar eingespielt, das ist cool. Budokai habe ich nur angespielt und das nur bei Marcus damals. Erinnerst du dich noch, als wir das zusammen mal gespielt? Dein Bruder war das, der hatte, glaube ich, welchen hatte der? Den zweiten oder den dritten? Nee, mein Bruder hatte den ersten. Den Budokai, Dragon Ball Z Budokai. Haben wir den ersten gegeneinander gegen deinen Bruder gespielt? Ja, stimmt. Mit dem Kapselsystem und allem. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, das war der erste. Ich habe das Spiel, obwohl es eigentlich sehr durchschnittlich ist, so hart gesuchtet, dass ich für allen Charaktere, wirklich allen Charakteren, alle Kapseln hatte. What? Kapseln sind die, was waren die Kapseln nochmal? Nee, das sind alle Skills, die du für den Charakter freischalten kannst. Das waren Skills, ja. War es nicht auch Anzüge und so ein Scheiß? Ja, du konntest die ja ganz rollenspielmäßig anpassen. Du konntest denen auch Rüstung anziehen, dass sie weniger Schaden nehmen. Ja. Und alles, da konntest du ganz individuell deinen Kämpfer zusammenstellen. Das Problem war nur bei Son Goku, dass halt du hattest halt nur eine gewisse Anzahl von Slots, wo du die Kapseln reintun konntest. Und Son Goku hat den Budokai 1, das ist so, der hatte die zweifache Kaioken gehabt, die fünffache, die zehnfache, die 20-fache und dann hattest du erst den Super Saiyajin. Und du konntest die eine Verwandlung nicht ohne die andere auslösen. Das heißt, wenn du den Super Saiyajin Goku haben wolltest, hattest du schon 4-5 Slots voll. Und dann konntest du nicht mehr viel tun. Ja, dann hattest du doch nur noch 2 oder 3 Slots übrig. Ja, richtig. Und dann konntest du aber, du konntest ja auch du konntest auch Dragon Balls finden. Und wenn du alle 7 hattest, konntest du Shenlong rufen oder konntest du noch eine ganz spezielle Kapsel bekommen und wenn du die deinem Charakter gegeben hast, hattest du alle Skills von ihnen auf einmal zur Verfügung. Ja, das weiß ich noch alles, weil ich das Spiel so unendlich wie gespielt habe. Aber es war auch das erste PS2-Spiel, was ich überhaupt besessen habe. Das kommt noch dazu. Ah, okay. Ja, meins war Scarface. Du wolltest hier aus, das habe ich gesucht. Yeah. Dragon Ball Z, also Budokai, die laufen eigentlich alle gleich ab. Du hast immer diese ganzen, eigentlich schon, oder? Du spielst die Dinger nach, die, Du spielst halt eigentlich immer die gleiche Story nach, mit immer schon, und immer und immer den gleichen Sprüchen von den Gegnern und immer den gleichen Attacken, weil die können ja nichts anderes. Das stimmt allerdings, ja. Es gab Budokai 2, Budokai ZV2V, Budokai 3, dann gab es Shin Budokai, eine andere Straße, Budokai hat HD-Sammlung, also wo halt alle drin vorkamen. Man hat halt, wenn man Spaß haben will damit, kann man sich halt, sollte man sich einen dritten holen oder die HD-Sammlung? Vielleicht die HD-Sammlung. Der zweite ist halt deshalb interessant, weil der Story-Modus auf einem Brettspiel stattfindet. Okay. Und du dadurch gewisse, wie gesagt, alle Figuren, du kannst dir halt grob aussuchen, wen du mitnimmst. So, auch wenn es gar nicht zur Story passt. Also kannst du dir Buu-Saga trotzdem Tenshin Han mitnehmen, wenn du ihn magst. Und jede Figur hat seinen Zug. Oder Yamcha, steht tot in der Ecke. Oder er. Und da kannst du halt gewisse Ereignisse auslösen. Also da sind auch mehr Henchmen da mit auf der Karte, gegen die du dann kämpfen kannst. Und dann leveln die auch auf. Ist halt nett gemacht. Es ist halt jetzt nicht krass innovativ. Also man hätte sehr viel mehr da rausholen können. Aber dadurch konntest du halt sehr viel unterschiedliche Gespräche mit den Gegnern auslösen, je nachdem, mit welchem Charakter du auf ihn zugegangen bist. Also sie hatten wirklich für jeden dann auch so Voice-Samples gehabt. Das war ganz nett. Und beim dritten Teil hast du halt das Feature gehabt, dass du komplett mit deinem Charakter über die Welt fliegen konntest. Ah, stimmt, ja, daran erinnere ich mich, ja. Du musstest nicht direkt zu Raditz fliegen, du konntest auch erstmal zu Meister Quitte fliegen und dir da noch was abholen und auch andere kleine Events. Du konntest zur westlichen Hauptstadt fliegen, mit Bulma reden und mit dem Dragonradar konntest du auch auf der Welt immer nach den Dragon Balls suchen. Das war eigentlich nett gemacht und darüber hast du ja auch deine Skills und alles geholt. Wenn du über die Karte geflogen bist, hast du die halt alle gefunden. Also jeder Teil hat zumindest versucht, einen eigenen Kniff zu haben, auch wenn das Kampfsystem immer das gleiche geblieben ist. So ein bisschen Open World war dann dritten, alles klar. Dezent, ja. Zumindest so ein leichter Versuch davon, sagen wir es so. Markus, welche Dragon Ball Spiele hast du gespielt, besonders die Budokais? Ich glaube, kein anderes Wörter, oder? Die Budokais und... Lass mal kurz durch die Liste noch durchgehen. Nee, das war tatsächlich... Ich habe noch ein neueres gespielt. Das ist Xenoverse, genau. Und okay, Kakarot habe ich die Demo angespielt. Ja, aber reden wir gleich. Welche Games hast du da, Jürgen? Also man merkt eindeutig, Jürgen ist der Dragon Ball Game. Ja, ich habe viel zu viel Dragon Ball Spiele gespielt. Ja, wie gesagt, ich habe alle drei Budokai Teile gehabt. Ich habe alle drei Budokai Tenkaichi Teile gespielt. Und der Unterschied zwischen Budokai und Budokai Tenkaichi ist, dass du im Kampfsystem halt nicht mehr ganz klassisch so dieses 2D aufeinandertreffen hattest, sondern dass du so eine 3D Arena hattest, in der du dich frei bewegen konntest. Und auf den Gegner zuraschen kannst, um Guardbreak zu machen und dann die Special-Attacken zu machen und so weiter. Ich habe hier noch Dragon Ball Z Infinite World, was versucht, so eine Mischung aus beiden zu sein, was auch noch Minispiele in der Story mit drin hat, wo du mit Son Goku zum Beispiel über den Schlangenpfad laufen musst und sowas. Okay. Ich habe Dragon Ball Z Burst Limit auf der PS3 gespielt. Ich habe Dragon Ball FighterZ gespielt oder FighterZ oder wie auch immer man es nennen möchte. Was halt wirklich so 2D-Optik galore war. Ich habe selten ein schöner inszeniertes Dragon Ball-Spiel gesehen als das. Das mit den 2D-Sprites, das kenne ich, das war schön aus. Ja, Xenoverse habe ich 1 und 2 gespielt. 1 habe ich noch, glaube ich, durchgespielt, den zweiten nicht mehr. Und Kakarot hatte ich angefangen, aber irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Ja, mich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. Und ich habe auf dem DS noch Dragon Ball Origins gehabt, was so ein... Action-Adventure war, mit dem du Goku frei über die Welt läufst und mit dem Mönch, der ab den Gegner verbrüht ist. es gab noch, also ich habe damals noch gehört von diesem furchtbaren Dragon Ball Z für Kinect, was nicht funktioniert hat und was so schlecht war, dass die Spiele-Dings fast getankt hätte. Deswegen sind eine Budokai HD-Sammlung rausgehauen, um die Leute zufriedenzustellen. die HD-Sammlung übrigens für Nostalgiker nicht zu empfehlen, weil die alte Musik nicht mehr dabei ist, weil lustigerweise haben die Entwickler damals nicht ganz lizenzierte Musik dafür hergenommen. Ups. Nee, ist wirklich so. Also vieles davon ist wirklich, das ist nicht nur gesampelt, das ist einfach 1:1 die Lieder genommen, nur ohne den Gesang. Das Bescheuerte auch in der Budokai HD Collection ist, da ist Teil 1 drin und Teil 3. Ja, den zweiten haben sie ausgelassen, der mit dem Brettspiel-Feature eigentlich noch der interessanteste gewesen ist. Ja. Übrigens, wenn man den noch haben möchte, kein Problem, 53 Euro. Auf ja, die Dragon Ball Spiele sind teilweise für das, was sie sind, absurd teuer. Auf Amazon für die PlayStation 3. Für die Xbox 360, 69 Euro. Auf Amazon. Ja, wenn dann aber bitte auf der PlayStation, weil der Controller von der 360 nicht unbedingt für Fighting Games gemacht ist. Sagen viele tatsächlich doch irgendwie, dass sie den lieber benutzen. Aber gut, okay, man kann sich auch einen Fighting Stick anschließen, ist ja auch kein. Ja, das ist, kann man natürlich machen, klar. Richtig. Xenoverse habe ich nur gesehen, genauso wie Teil 2. Ich wusste, dass man sich seinen eigenen Charakter erstellt. Ja, das hat so eine eigene Story mit so einer Zeitreise-Plot. Trunks, der alte Zeitreisende. Mhm. Und da hast du der Time Force angehört und dann waren die Bösewichte aus der Story stärker als vorher und bla bla bla. Du konntest deinen eigenen Charakter erstellen und über die Hubwelt laufen und konntest den anziehen, wie du wolltest. Ja, also du konntest ihm Yamchas Klamotten geben, aber gleichzeitig Trunks Schwert auf dem Rücken tragen und all so ein Schwachsinn. Ja, du konntest ihn so hässlich machen, wie nur irgendwie möglich. Das war das Schöne. Das ist auch der Grund, warum ich es mir geholt hatte, einfach wegen der Charaktererstellung. Ja, du konntest halt ein Mensch sein, du konntest ein Saiyajin sein und du konntest ein Majin sein, glaube ich. Richtig, ja. Und einer vom Freezer-Volk, hätte ich fast vergessen, Entschuldigung. wie gesagt, ich habe Xenoverse, wie gesagt, nur gesehen. Ich habe von den ganzen Games... habe ich Budokai bei Markus damals gespielt und Kakarot. Mehr Dragon Ball Games habe ich nie gespielt. Und Kakarot habe ich angefangen und habe es dann sehr schnell wieder aufgehört, weil ich mir gedacht habe, warum spiele ich zum 100. Mal Dragon Ball Z? Der Kakarot, muss ich auch sagen, hat mich zumindest auch nicht abgeholt. Es ist auch, also ich habe die PS4-Version damals gespielt, die Ladezeiten waren Katastrophe. Es hat geruckelt wie Sau, aber es hat anscheinend eine PS5-Version bekommen, die jetzt besser sein soll anscheinend. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe es gespielt, ich glaube, 2-3 Stunden, aber mich hat es nicht abgeholt, weil dieses über diese leere, tote Karte fliegen hat mir irgendwie keinen Spaß gemacht. Du hast das Problem gehabt, dass du auch ständig Minispiele spielen musstest. Am Anfang musst du mit Son Goku Son Gohan suchen. Ja, dann musst du angeln und so ein Shit. Genau, und dann klebt er sich selber einen Schweif an, weil er hat ja keinen mehr. Ja. Und dann angelt der damit. Und das Minispiel musst du so lange wiederholen, bis du wirklich einen Fisch gefangen hast und lässt sich das Spiel nicht weitermachen. Ja, ja, und dann kommt der Bossfisch und das ist so das Kämpfen. Und dann trainiert Son Goku aber nur in seinen Träumen und du musst dann gegen, hast den Tutorial-Kampf gegen Piccolo und aber das große Plus von Kakarot ist halt, dass du halt die Original-Anime-Musik da drin hast. Ja, und die originalen Sprecher auch. Ja, die englischen und die japanischen. Leider nicht die deutschen, weil weil deutsche Sprecher zu teuer sind. Oder tot. Ja gut, wer wären denn die wichtigsten? Das wäre Tommy Morgenstern allen voran als Son Goku. Sandro Blümel, der ist zu alt, der ist erwachsen geworden, der kann den kleinen Son Gohan nicht mehr sprechen. Nee. Oliver Siebeck hat gesagt, er spricht Vegeta wirklich nur noch in Filmen und Tommy Morgenstern ja eigentlich auch. Ja. David Nathan will gar nicht mehr Piccolo sprechen. Ja gut, der Sprecher von Nappa ist tatsächlich tot. Leider. Und ja, leider Gottes, ja, Ruhe in Frieden. Und der Rest der Sprecher, da ist noch den Sprecher von Krillin, der ja auch kein kleiner Sprecher ist, ist Vanya Gerig, glaube ich. Und alle anderen, der Jirobi-Sprecher ist auch schon gestorben. Das war der Sprecher, das war Eberhard Prüter, das war der Sprecher von Thaddäus. Oh, ist ja auch schon gestorben. Krass. Der ist gestorben schon vor ein paar Jahren allerdings. Und die kriegst du alle, du kriegst sie alle nicht mehr zusammen. Und allein Tommy Morgenstern, David Nathan und Oliver Siebeck wären viel zu teuer. Das ist, die sind abartig teuer, die Jungs, das stimmt allerdings. Dennoch, also wir hatten ja das Glück, wir haben eine großartige deutsche Sprecherausgabe gekriegt. Ja. Für den Anime damals zumindest. Die Dinge auf Englisch sind einfach nur lächerlich, finde ich, weil die klingen fürchterlich auf Englisch. Ja, die klingen einfach nur nach Actionfiguren, die halt vertont wurden. Ja, ja, das stimmt allerdings. Wenn dann halt, wie immer, spielst du auf Japanisch, dann ist es halt am coolsten. Da kommt das Schreien auch so perfekt rüber, finde ich. Allgemein von den ganzen Games würde ich tatsächlich sagen, wenn ihr Bock auf nur dieses Fighten habt, Xenoverse. Am besten Xenoverse 2. Ja, das ist auch vollgestopft mit Easter Eggs. Vollgestopft mit Easter Eggs. Xenoverse 2 wurde sogar bis heute noch supported. Mit DLCs und so weiter. Ja, die ganzen Dragon Ball Super Arcs noch dazu bekommen. Ja, und ja. In den Xenoverse kommt ja auch Broly und alles vor. Also wirklich richtig, für die Dragon Ball Fans ist da richtig, richtig viel dabei. Mhm. Also Xenoverse 2 würde ich tatsächlich für jeden empfehlen, wer so Bock hat auf dieses, auf das Ding. Du kannst deinen Charakter stellen. Die Story läuft, glaube ich, fast gleich ab wie in Xenoverse 1. Wenn es nicht sogar die Story ist, nur erweitert. Ja, nur, dass der Bösewicht, glaube ich, ein anderer ist. Aber im Endeffekt kommt die Story grob aufs selbe raus. Ja, richtig. Aber ansonsten, wenn er halt so ein Fighting-Game sucht, wodurch Xenoverse 2 auf jeden Fall kann ich persönlich gesagt auch nur empfehlen. Und das ist halt für jemanden, der eigentlich gar nichts mit den Games anfangen kann. Vielleicht noch FighterZ, das ist auch noch gut. Benutzt auch die Unreal Engine 4, sieht auch hübsch aus, lässt sich auch noch wunderbar spielen. Ja, aber spielt's nicht online, da sind nur noch Schwitzer unterwegs. Ja, sind nur noch nervige Arschlöcher unterwegs, die nichts anderes mehr spielen. Oder Cheater. Kakarot kann ich persönlich gesagt nur für Leute empfehlen, die wirklich Hardcore-Fans sind und das Gleiche immer und immer wieder haben wollen. Also, ja, streng genommen ist es von der Inszenierung her eigentlich das beste Dragon Ball-Spiel, wenn du die Story nachspielen willst. Das ja, das stimmt, ja. Aber wenn du nur fighten willst, dann halt. Nee, dafür ist es wieder zu langwierig, ja. Dann FighterZ passt. Ja. Fertig. Zu allgemeinen Dragon Ball. Was fandet ihr am besten? Dragon Ball, Z, GT oder Super? Dragon Ball ohne Z. Wieso hast du Super in der Liste überhaupt aufgenommen? Dragon Ball Super ist einfach nur eine Fanfiction mit Budget. Sorry, aber das musste ich einfach fragen. Nein, du hast auch recht, Markus, du hast vollkommen recht. Es ist einfach nur, das ist wie mit Boruto, das ist einfach nur eine Fanfiction mit Budget. Ja, ich meine, ich habe es zwar geguckt, aber es hat auf einer Liste, was findest du am besten, nichts verloren. Nee, es ist halt einfach nur, wie viele Haarfarben haben wir eigentlich noch übrig? Haben wir bald das ganze Farbspektrum durch? Ja, wir haben bald den ganzen Regenbogen durch, glaube ich, ja. Da habe ich einen wunden Punkt getroffen, merke ich gerade. Ja. Ich habe tatsächlich selbst für mich ganz klassisch Dragon Ball. Ja, für Dragon mich Ball, eben okay. Auch, ja. Für mich tatsächlich Z, weil ich bin mit Z groß geworden, wie wir beide. Wie wir alle. Ich kann ja auch total verstehen, wenn man Dragon Ball Z lieber mag, weil es halt einfach actionreicher ist. Ja. Ich mag halt das Original Dragon Ball lieber, weil es halt viel charmanter ist. Das stimmt, ja. Weil es so einen leicht, etwas leichtherzigeren Ton einfach hat. Das ist einfach weil der kleine Son Goku, der ist halt einfach, du hast diesen unschuldigen Helden mit dem reinen Herzen, der einfach seine Abenteuer erlebt. Bei dem du auch noch sehr gut mit dem reinen Herzen kannst, warum er so unschuldig ist und warum er nichts mit Frauen anfangen kann. Er ist nur mal ein kleiner Junge, der von einem alten Mann mitten in der Pampa aufgezogen wurde. Ja, und deshalb ist er komplett asexuell aufgewachsen und deshalb hechelt er den Frauen null hinterher. Richtig. Aber ich muss meins mit einem Sternchen versehen. Ich bin halt bei Dragon Ball, wenn man die ganzen Zensuren rausnimmt. Weil die Zensuren haben wirklich viel an der Komik auch genommen. Ja, da muss man leider den Manga lesen, ja. Gibt's eine Updated-Fassung eigentlich? Nein, hat's nie gegeben. Schade. Aber da wirklich. Ja, heutzutage wäre es dann auch viel schlimmer. Das würde ja hardcore gecancelt werden. Ja, stimmt. Das allerdings, das ist so. Wobei, es kommt drauf an, wie sie es durch die FSK prügeln würden. Ja, du hast die Szene am Anfang, wo Son Goku Bulma einfach mal ihr Höschen auszieht. Weil er sich in ihren Schoß gelegt hat, während sie geschlafen hat und gemerkt hat, dass sie halt keine Kugeln hat. Da fehlt was. Und dann zieht er ihr das Höschen aus und dann hat sie das aus welchem Grund auch immer nicht gemerkt. Ja. Und dann sitzt sie bei Muten Roshi und die wollen den Dragon Ball haben, den der um den Hals trägt. Und dann zieht sie, ja, ich möchte dafür dein Höschen sehen. Dann zieht sie halt das Kleid hoch und sie hat halt gar nichts drunter. Ja. Und jetzt ist es allein die Szene, die kannst du heute so nicht mehr bringen. Allein, dass sie, ich meine, ja, ich weiß, dass es noch viel perversere Anime gibt. Aber du kannst es auch heutzutage viel eher bringen als früher. Ich finde es schwierig. Ja, nein, ich weiß nicht. Es ist halt, das Problem ist, dass Dragon Ball halt viel mehr Aufmerksamkeit hat als jetzt jeder dieser etwas perverseren Anime. Und dass es das für sehr viel mehr Aufschrei sorgen würde, einfach weil es sehr viel mainstreamiger ist. Also wo ich es verstehen könnte, dass der Aufschrei kommt, wenn sie die Duschszene von Bulma in Dragon Ball mit reinnehmen würden, die du im Manga sehr wohl drin hast. Du vergisst aber auch, dass Oolong da ist und sie mit K.O.-Tropfen legt und dann so leise zu ihr hochschleichen will. Ja. Und ich so, Alter, gehst du da nicht ein bisschen zu weit, mein Freund? Da würde ich es verstehen, also da würde ich die Kritik sehr wohl verstehen, aber die Höschenszene fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Nee, wie gesagt, mir geht's nur von hinten abgefilmt ist und du siehst ja nichts, was Roshi sieht. Klar, aber wie gesagt, es ist halt viel mainstreamiger und ich glaube, dass der Aufschrei halt ungleich größer wäre, als es jetzt sowas ist, was halt sehr underground läuft, so hier, keine Ahnung. Rido no Healer, ja. So krass würde ich gar nicht. Ja, das ist das, was ich meine, aber das ist aber kein Mainstream und das ist halt mein Punkt. Ja, aber Highschool DxD läuft ja zumindest für die edgy Fans schon unter Mainstream. Ja, da wackeln ja auch nur die Brüste. Wie hieß das, My Dress Up Darling? Das ist eine andere Kategorie. Das ist ein göttlicher Anime. zurückgehen zu Dragon Ball auch im Allgemeinen, na gut, okay, man kann es, es ist halt schwierig, das Ganze nochmal neu zu machen, das ist klar, deswegen haben sie ja sich nur für Z entschieden, haben alles gekürzt, was sie kürzen konnten, haben es danach Super genannt, soweit ich weiß. Nein, GT sollte ja damals zu uns kommen. Ist gut. Es hieß Kai! Genau, Kai ist das, was du meinst, Stefan. Super ist einfach nochmal. Kai ist es, okay. Hinten läuft es einfach wieder mit so einem Goku weiter und er kriegt die nächste Haarfarbe. dachte, yeah. Soweit ist, was ich halt gesehen hatte, war das originale Dragon Ball, Dragon Ball Z, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie halt gegen wo Oob auftaucht und dann ist Dragon Ball Z vorbei und dann sollte es GT geben. GT gab es Ewigkeiten nicht, dann kam GT doch zu uns und GT war scheiße. Ja, vor allem die Version, die hier gezeigt wurde, ja. Also den habe ich auch nie wieder Dragon Ball geguckt. Es ist, Dragon Ball ist halt in meinem Herzen immer noch, Z finde ich halt immer noch das Beste. Ich finde, auch die normalen Dragon Ball Folgen sind natürlich fantastisch. Auch die normale Dragon Ball ist fantastisch. Der beste Vater in der kompletten Serie ist und bleibt Piccolo. Klar. Der einzige Vater, den Son Gohan jemals haben wird. Es ist halt einfach nur großartig. Das ist auch ein sehr schönes Phänomen. Die Spiele, die dazu rauskamen, sind alles in allen halt irgendwelche Rollenspiele, Jump'n'Runs oder halt Fighting Games. Die wir gespielt haben, waren halt hauptsächlich Fighting Games, weil das anders bist du sowieso nicht rangekommen. Wie gesagt, Xenoverse 2, Dragon Ball FighterZ, holt euch die, wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr unbedingt die Story von Dragon Ball Z im Allgemeinen nochmal nachspielen wollt. Kakarot. Und ansonsten würde ich gerne dich fragen, Jürgen, wenn man zu dir sagt, mach uns ein neues Dragon Ball Game, würdest du es machen? Und wenn ja, was? Ein 16-Bit Sidescroll Beat'em-up, wo du die komplette Story von Klein Son Goku bis Ende Z einfach durchspielst. So in dem Stil von dem Turtles Game? Ja, so wie ich, es gibt einen Hidden Gem, den habe ich eben vergessen zu erwähnen. Das ist Dragon Ball Advanced Adventure, heißt der, glaube ich. Okay. Eben für den Game Boy Advance, wer hätte es gedacht. Und da spielt man die Geschichte eben vom Anfang, also wo er im Wald ist und Bulma trifft, bis König Piccolo. Und da ist es halt leider vorbei. Und das ist ein richtig schönes Side-Scroll-Beat'em-up, wo du auch Charaktere freischalten kannst. Du kannst sogar einen der Red Ribbon-Soldaten dann freispielen. Mit denen kannst du auch nochmal den kompletten Story-Modus durchspielen. Das ist ziemlich witzig. Und deshalb sage ich halt 16-Bit. Wie gesagt, auch gerne wie eben Shredder's Revenge von der Optik her, nehme ich auch. Aber da sehe ich sehr, sehr, sehr, sehr viel Potenzial drin. Und so ein Dragon Ball-Spiel würde ich gerne nochmal spielen, weil noch ein Fighting-Game in der Dragon Ball-Welt hat eigentlich niemand gebraucht. Genau. Wie schaut's bei dir aus, Markus? Tendenziell würde ich keins erstellen. Aber wenn ich eins erstellen würde, würde es ein Adventure werden. Aus Sicht von Bulma, wo du wirklich Bulmas Reise von Anfang an machst und rekrutierbare Charaktere hast, die du dann in so einer runden, basierten Kampfsystem dann immer einsetzen kannst. Bulma ist quasi im Hintergrund und... Woher wusste ich, dass das jetzt kommt? Lakaien rum. Obwohl, so ein taktisches Rollenspiel in Dragon Ball Universum wäre bestimmt interessant, da hast du schon recht. Vor allem, du könntest halt sehr viel machen, aber du müsstest dich dann trauen, dich von der Grundstory loszulösen, weil ich glaube, die Grundstory ist schon so oft durchgekaut worden. Ja, aber stell mir das gerade vor, du hast deine Charaktere so Fire Emblem-mäßig gegen die Red Ribbon Armee und so. Das wäre schon cool. Und wenn du sie promotest, das sind dann halt die verschiedenen Haarfarben, die sie dann bekommen. Ja, aber stell dir mal vor, du kannst Tao Bai Bai anstellen. Und du einfach mehr Geld bietest als der andere. Also die Idee ist Gold, die müssen wir unbedingt an Bandai verkaufen. Finde ich noch besser als meine Idee. Wenn man zu mir sagen würde, Stefan, möchtest du ein neues Dragon Ball Spiel? Ja! Macht mal eins, wo Yamcha der Held ist. Dann. Da gibt's einen Manga zu. Echt? Gibt's? Okay, wusste ich nicht. Nee, da wird einer Geisekeit als Yamcha. Oh damn. Aber mit dem Wissen, was er über Dragon Ball hat, und der macht halt das Beste draus. Ist total ein lustiger Manga. Ist ein One-Shot, also ein Band. Kann ich nur empfehlen. Gib mir ein Digital Novel mit Yamcha. Fertig. So. Dass ich alle anderen Charaktere daten kann. Das wäre super. Da hätte ich Bock drauf. Einfach nur so, da hätte ich Bock drauf. Ich würde sagen, das ist alles, was wir zu den Dragon Ball-Spielen sagen können. Wir haben Unmengen, also der gute Jürgen hat Unmengen davon gespielt. Er hat auch Unmengen davon zu Hause. Markus und ich, wir saßen halt beide dran. Ja, wir haben zwei gespielt. Das war's. Ich hab den Anime und Manga, das reicht. Richtig. Ja, die habe ich auch noch hier stehen, kein Problem. Ich habe nichts mehr mit Dragon Ball am Hut. Ich weiß, dass es existiert, aber ich habe davon nichts mehr gesehen seit dem Ende von Z, das ich damals ungefähr 100 Mal gesehen habe, weil es 100 Mal als Wiederholung im Fernsehen lief. Ja. Ich danke euch, Freunde, dass ihr hier mit mir über Dragon Ball geschwafelt habt, wenn auch nur kurz, aber macht ja nix. Ich danke euch fürs Zuhören draußen und damit verabschiede ich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt, aber passt auf eure Dragon Balls auf. Macht's gut.